Und das waren, also die letzten beiden, das waren wirklich sehr, sehr, sehr schwere Vergewaltigungen. Mhm. Also das kann man schon fast gar nicht sagen, was da gemacht wurde. Das kann man auch nachlesen wirklich und es ist wirklich schrecklich gewesen. Also ich kann die Sorge verstehen und ich... Während des Gesprächs versetze ich mich so in euch hinein, wenn das so in meinem Umfeld wäre und ich hatte einen, meinetwegen auch eine junge Tochter, vielleicht von 12, 13, 14, wäre ich auch mehr als besorgt, in der Tat. Und würde mich dann auch ärgern, dass die Gesetzmäßigkeiten so sind, dass so jemand auf freien Fuß kommt, obwohl er gar nicht auf freien Fuß sollte. Das ist ja, oftmals in den Fällen so. Lisa, wir lassen es mal offen, mal sehen, was die Leute im Laufe des Abends noch hier bei uns sagen und welche Meinungsäußerungen kommen. Ja, super. Ja, du kannst ja mal mit zuhören, weil einen klaren Rat oder so kann ich dir ja auch nicht geben, ist dir ja klar, ne? Es ging ja erstmal darum, dass wir mal darüber reden. Genau. Also, wie gesagt, ich kann das verstehen und wenn ich mich versuche, da hineinzuversetzen, wenn ich dort wohnen würde, also wäre ich auch alarmiert, sagen wir es so. Ja. Liebe Lisa, du verfolgst die Sendung und ich bin gespannt, was unsere Zuschauer und Zuhörer sagen. Was soll man mit solchen Leuten tun und vor allen Dingen, wie soll man sich verhalten, wenn man mitbekommt, dass so jemand, wie Lisa gerade beschrieben hat, in die eigene Umgebung ziehen wird, vielleicht sogar ins eigene, ins unmittelbare Umfeld und Stadt, in das Stadtviertel, Lisa, wir können ja vielleicht auch nochmal in ein paar Wochen uns unterhalten, wie die Sache weitergegangen ist. Würde mich interessieren. Ja, da kann ich mich gerne nochmal melden. Gerne. Meld dich per Mail, da kommst du durch und dass wir vielleicht sagen, so in 4 bis 6 Wochen sprechen wir beide nochmal miteinander, okay? Okay. Gut. Kann ich vielleicht noch ein Autogramm haben? Ja, dann legst du auf und wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Okay, danke. Okay, tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 5050 und weiter geht es mit Patrick und der ist 28. Hallo Patrick. Hallo Patrick. Guten Abend Domian. Ja, du hörst mich. Grüß dich. Ja. Deswegen rufst du an? Ich bin, ich lebe seit 3 Jahren ein Messi-Leben. Ich bitte dich den Ja, ich mache den Fernseher ganz schnell aus. So, also ich lebe seit 3 Jahren Messi-Leben, habe jetzt den Absprung geschafft, habe mich einer Person geäußert, also beziehungsweise habe eine Person kennengelernt, eine Frau, habe ihr das gesagt und habe ihr auch mein Leben gezeigt, beziehungsweise meine Wohnung gezeigt. Das heißt, du hast die mit in deine Wohnung genommen, hast gesagt, so lebe ich. Genau, richtig, ja. Beschreib doch mal, wie groß ist die Wohnung? Also, ich habe ein Apartment, das ist ca. 35 Quadratmeter groß. Ja. Und wenn man reinkam, also ein muss Zimmer. Man wirklich... Ein Zimmer, Apartment? Genau, ein Zimmer, richtig, genau. Man hat also, Wohnzimmer, Bett und Küche, alles quasi in einem Zimmer, richtig, genau. Ja. Das ist kein Messi-Leben im herkömmlichen Sinne, dass man irgendwie Zeitung sammelt, sondern ich habe eigentlich seit 3 Jahren keinen Müll mehr rausgebracht. Oh, wie ekelhaft. Ja, genau, das war sehr ekelhaft, ja. Aber dann muss das doch wirklich wie auf eine Müllhalde gestunken haben bei dir. Das am Anfang schon, ja, aber wenn man zieht einfach die Scheuklappen auf, man betäubt sich. Mit was? Mit Alkohol, Drogen. Was für Drogen? Cannabis, Speed auch. Mhm. Man kommt rein, man muss wirklich herumbalancieren, man sieht den Boden nicht mehr, also es Das Der heißt, Boden ist voller Müll, überall liegen Bierflaschen rum. Hast du den Müll in Tüten gepackt? Nein, der Müll lag rum. Lag wild herum? Wild herum, ja. Also Essensreste, stinkende Joghurtbecher und was alles man alles hat. Ganz normaler Hausmüll, genau. Aber richtig. Da muss ich doch, 3 Jahre hast du das gemacht. 3 Jahre, da richtig, muss, ja. Da muss ich doch da... auch nicht nur ein ungeheurer Gestank entfaltet haben, sondern auch es müssen Tiere und Insekten entstanden sein. Genau, das ist nämlich das, ich habe mir einen kleinen Platz auf der Couch, auf meiner Couch noch erschaffen, wo ich mich hinsetzen konnte und wenn ich mal links oder rechts neben mir die Sachen hochgehoben habe, habe ich dann halt diese kleinen Käfer gesehen. Und da hast du geschlafen auch in diesem Zimmer? Also ich habe da auch geschlafen, richtig, ja. Aber machst du beruflich was? Bist du berufstätig? Hallo? Ja. Was hast du vom Beruf gemacht während der Zeit? Also Beruf? Ja, Beruf. Also ich bin Einzelhandelskaufmann gemacht bei Edeka. Ja. Habe sogar die Marktleitung übernommen. Also habe da funktioniert. Ja, aber was ich da fragen will, wenn du gerade auch noch im Einzelhandel, wo man auch sehr auf Sauberkeit und Korrektheit achtet, deine ganze Kleidung muss doch gestunken haben, wenn du zur Arbeit gingst. Hör mal, bist du abgelenkt? Du machst nur so lange Pausen. Nein, tut mir leid. Ich verstehe dich gerade ziemlich schlecht. Nee, ich habe gefragt, deine Kleidung muss doch gestunken haben, wenn du dann zur Arbeit gegangen bist. Ja, ich weiß nicht, ob meine Mitarbeiter das gemerkt haben, aber ich habe mir wirklich meine Kleidung rausgepickt, habe sie auch mit der Hand gewaschen, habe versucht immer, man kann sagen, ich habe ein Doppelleben geführt. Wie sah es denn? Arbeit immer mit Krawatte, also ganz vornehm und ich weiß nicht, ob sie gestunken hat. Bis jetzt bis dato hat sich noch keiner. Wie sah es denn im Badezimmer bei dir aus? Also man konnte das Badezimmer nicht mehr erkennen. Also es war, das ganze Waschbecken war voll mit Seifenreste und es war eigentlich kein Badezimmer mehr. Es war einfach ein Müllhaufen. Alles war ein Müllhaufen. Wie war das denn zum Beispiel so mit Handtüchern und Bettwäsche? Hast du die mal gewechselt und gewaschen? Ich habe sehr lange wirklich in einer Bettwäsche geschlafen, ja. Was heißt wie lange? Ich habe T-Shirts genommen, um mich zu putzen, ja. Und wie lange hast du im Bett geschlafen, ohne mal das Laken zu wechseln? Mindestens ein halbes Jahr bis ein Jahr. Und wenn du dann gewechselt hast, hast du gewaschen? Bist du in einen Waschsalon gegangen oder hattest du eine Waschmaschine? Nein, also ich habe meine Mutter, also beziehungsweise meine Mutter wäscht für mich. Ach so. Also da habe ich meine Wäsche hingebracht. Mhm. Nur Problem ist auch, auf was ich eigentlich hinaus will, ich habe auch seit einem Jahr meine Post nicht geöffnet. Mhm. Sprich, da waren noch unzählige Rechnungen dabei. Und für mich war immer das Horrorszenario, dass die Polizei bei mir an die Tür klopft, die Tür aufbricht und dann 40 Säcke Müll rausbringt und alle Nachbarn kriegen es mit. Stichwort, kurze Frage. Haben die Nachbarn den Gestank? Nein. Wie ist das keiner, möglich? Niemand. Hast du nie Fenster aufgemacht? 10 Jahren in dieser Wohnung und es hat noch niemand einen Verdacht geschöpft. Hast du nie das Fenster aufgemacht, dass es rausriechen konnte? Bitte? Ich hatte gefragt, ob du nie das Fenster mal aufgemacht hast, dass die Nachbarn das doch, vielleicht... Nein, also das Fenster war auf, aber die Rollos waren immer runter. Mhm. War also immer sehr dunkel bei mir gewesen. So, ein katastrophaler Zustand war das. Und jetzt das totale Chaos. Das war das Chaos. Mhm. Dann hast du eine Frau kennengelernt und hast dich bei der quasi geoutet und bist mit der, das ist natürlich extrem mutig, du bist mit dieser Frau in deine Wohnung gegangen, hast dir das gezeigt. Ja. Wahnsinn, wie hat die denn reagiert darauf? Diese Frau ist Borderlinerin. Also die kennt dieses Chaos, weil Borderlinerinnen haben dieses Chaos im Kopf. Mhm. Und sie konnte sich in diesem Chaos wiedersehen. Sie hat zu mir gesagt, wir machen das, wir räumen hier auf. Und dann haben wir wirklich nachts Müllsäcke rausgebracht. Mhm. Wirklich, damit es auch keiner merkt, 12, 1 Uhr haben wir dann jeweils immer 5, 6 Müllsäcke rausgebracht. Immer im Stillen. Aber damit war es wahrscheinlich noch lange nicht sauber, ne? Mit 5, 6 Müllsäcken. Nein, natürlich nicht. Wir haben insgesamt, glaube ich, 30 bis 40 Müllsäcke rausgebracht. Mhm, glaube ich, ja. Hab dann... nachdem ich ihr das gesagt habe, 4 Wochen später habe ich das meinen Eltern erzählt. Mhm. Mein Vater. Und er hat das gesehen und er hat mir dann geholfen. Er hat mir dann geholfen in der Situation, hat mit mir die ganzen Müllsäcke rausgebracht. Also das ist ja war ein toll, sehr ist schwieriger das. Schritt gewesen, ja. Seinen Eltern zu erzählen, weil man hat immer ein Doppelleben geführt. Waren denn die Eltern entsetzt, als du das deinen Eltern erzählt hast? Sie waren enttäuscht oder beziehungsweise erschrocken, dass ich Ihnen es nicht erzählt habe und Sie es nicht gemerkt haben, weil ich das so gut überspielt habe. Die haben dich ja dann auch nie besucht in dieser Zeit. Ne? Nein, nein. Mhm. Es, dieses Problem gab es auch schon öfters, dass ich mal ein halbes Jahr den Müll nicht rausgebracht habe, konnte das Problem aber immer beseitigen. Mhm. So, rufst du jetzt gerade aus deiner Wohnung an? Ja, richtig, ja. Wie sieht denn die Wohnung jetzt aus? Man könnte sagen, meine Wohnung sieht aus wie ein Ausstellungsstück bei Ikea. Also, alles wie geleckt. Alles wie geleckt. Und aufgeräumt. Ja, und ich muss sagen, ich bin genau, also ich führe genau das Gegenteil aus. Ich habe jetzt den Zwang, alles richtig ordentlich zu haben, sondern dass alles komplett steht. Und wenn irgendwas verrückt wird, bin ich derjenige, ich muss alles, das muss alles komplett perfekt stehen. Und ich, das ist genau das Gegenteil einfach jetzt. Die Post hast du mittlerweile auch aufgemacht? Die Post habe ich aufgemacht. Ich habe nichts Schlimmes dabei? Nein, nichts Schlimmes dabei. Es waren 400 Euro, die ich nachzahlen musste, aber alles im Rahmen. Ich habe Eltern, die mich unterstützen. Und die Freundin hast du auch noch jetzt? Leider nicht mehr, leider nicht mehr. Hast du denn den Job noch im Moment? Nein, auch nicht mehr. Nein, weil dieser Job mir so viel Druck und dort gab es auch Mobbing. Deshalb, das war halt ein Teufelskreis gewesen. Man hat auch. Aber weißt du, Patrick, ich muss dir mal ein dickes Kompliment aussprechen, dass du das, wenn auch mit Hilfe von deiner Freundin und deinen Eltern, dass du das geschafft hast, ist eine ganz tolle Leistung. Super. Es gibt so viele Messis, die das einfach nicht schaffen. Die schaffen es nicht. Und auch sehr mutig, finde ich, dass du mit dieser Freundin da in die Wohnung gegangen bist. Das zeigt ja, dass du schon eigentlich ganz unglücklich warst in der Situation und was verändern wolltest auch. Ja. Richtig. Ich finde es sensationell. Wirklich großes Kompliment. Ja. Jetzt musst du nur wirklich aufpassen, dass du nicht ins extreme Gegenteil, wie du es gerade selbst gesagt hast, umschwenkst und komplett zwanghaft wirst und nur noch Tag und Nacht putzt. Ja. Das darf auch nicht passieren. Das Wichtigste ist, ich brauche Struktur. Ja, genau. Mein ganzes Leben, ich habe nie Struktur in meinem ganzen Leben gehabt. Ich würde du hast so einen guten Anfang gemacht und du hast so einen starken Willen. Ich würde dir trotzdem empfehlen, zusätzlich noch dich ein bisschen beraten zu lassen oder vielleicht auch eine Art von Therapie noch zu machen. Also ich bin bei der Caritas und habe jetzt einen Antrag auf eine Reha. Auch bezüglich des Alkohols, aber auch primär auch für diese Sache auch. Ah ja, dann ist gut, dann bist du in guten Händen. Ich bin in guten Händen, ich bin raus aus der Sache. Ja. Und, Patrick, ich finde es schön, dass du angerufen hast und nochmal großes Kompliment und ich glaube, wenn man so viel Willen hat, wirst du auch dein weiteres Leben in den Griff kriegen. Donnern, ich danke dir. Alles Gute von Herzen. Tschüss, Patrick. Auch. Dankeschön. Tschüss, ciao. Tschüss. So, mein Redakteur bringt mir etwas rein. Was der alte Mann ohne Brille nicht richtig lesen kann. Das ist ein Problem. Twitter schreibt mir was. Ich kann's nicht richtig lesen. Komm mal her, Marc. Hilf mir doch mal ein bisschen über drüber. Was lesen wir hier? Nina2910 schreibt: Begeistert wäre ich nicht, klar, aber ich bin auf jeden Fall gegen eine Hetzjagd. Ah, zum Thema gerade. Genau. Ja. Andere schreibt, klar hat jeder eine zweite Chance verdient, aber ich wäre sehr unruhig, wenn so einer nebenan wohnen würde, besonders Vergewaltiger. Ja, kann man ja auch verstehen. Dann? Sellemann schreibt, was auch immer er getan hat, er ist immer noch ein Mensch. Hetzjagden hatten wir in den 40ern schon. Ja, und neulich ja auch nochmal irgendwo. Das war ja auch nicht... Also sehr schön. Dann? Der Nächste schreibt, ist okay, unser Rechtssystem setzt gerade auf Resozialisierung. Da muss man ihnen auch eine Chance geben, sonst geht sicher etwas schief. Und Sonnenschein 82 schreibt, sie sollen protestieren, sie sollen ihm keine Ruhe geben. Manuela schreibt, ganz schwierige Situation, ich denke, ich selbst würde wegziehen, die Behörden tun ja nichts. Und der letzte Tweet, den ich noch mitgebracht habe, das ist der Preis, den man für einen Rechtsstaat zu bezahlen hat. Erhöhte Vorsicht würde ich trotzdem walten lassen. Sehr gut. Meine Lieben, das war Marc Strucken. Das ist mein Redakteur, meine gute Seele hier im Hintergrund. Vielen Dank. Also bei Twitter wird heftig diskutiert und ihr werdet sicher auch eure Meinung schon gebildet haben, was man in dem Fall tun sollte. Vielleicht kann ich mit dem einen oder anderen auch noch sprechen zu dem Thema. Hier ist Dirk. Dirk ist 33 Jahre alt. Hallo Dirk. Die Musik nehmen wir erstmal ein bisschen weg und wir hören Dirk. Hallo Dirk. Okay, hallo. Hallo Dirk. Um was geht's bei dir? Ja, also ich würde vielleicht erst nochmal was zu diesem anderen Thema sagen. Gerne. Also ich finde das auch ganz schön hart. Ich finde, von vornherein hat da eigentlich das System irgendwo versagt schon. Und wie meinst du das System? Was hätte das System machen sollen? Ja, das Resozialisierungssystem. Ja, also ich meine, man kann so jemanden auch... Ja, es gibt aber so harte Fälle, da kannst du nicht groß was resozialisieren. Ja, deswegen sage ich ja. Also ich meine, man tut ihm ja auch keinen Gefallen damit, wenn das dann auch so öffentlich wird. Nee, das ist ja für den Mann, egal jetzt wie viel Schuld er trägt, ist für den das ja auch grauenhaft. Naja, und also ich würde auch nicht wollen, dass so jemand bei mir in der Nachbarschaft einzieht. Ne? Ich könnte mir fast vorstellen, dass Leute, die so lange im Knast gesessen haben, sowas habe ich im Fernsehen auch schon mal gesehen, dass die insgeheim wünschen, eigentlich wieder da zu sein, weil die da geschützt sind, die haben ihr festes Ritual und die finden sich auch kaum mehr zurecht in unserer Welt, wenn man 20, 30 Jahre draußen war. Ja, sehe ich auch so. Ja, und wie gesagt, also ich wollte auch nicht, dass so jemand bei mir wohnt, und wenn ich Kinder hätte, schon mal gar nicht. Ja. Da würde ich schon auch alles in Bewegung setzen, um da irgendwie... Aber weißt du, das ist so schwer, protestieren und sich dagegen stemmen ist das eine, aber es darf nicht zu einer menschlichen Hetzjagd werden. Ja, natürlich. Das darf es nicht sein. Ja. Dann beginnt man. Im Zweifelsfalle wegziehen, also mit Kindern, würde ich schon. Also in der letztendlichen Konsequenz, wenn gar nichts zu machen wäre, würde ich auch wegziehen. Ist natürlich leichter gesagt als getan, wenn du irgendwo ein nettes Häuschen hast und der zieht um die Ecke, und deshalb alles aufgeben, ist natürlich auch hart. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schwere Situation. Ja. Ich wollte nicht tauschen müssen. So, jetzt zu deinem Thema, Dirk. Ja, ich hatte vorgestern eigentlich zu Domian weltweit hatte ich eigentlich angerufen, weil das passt ganz gut. Ich wohne in Spanien, in Katalonien. Aha. Und ich betreue Jugendliche aus Deutschland. Also sozusagen in Anführungszeichen schwer erziehbare Jungs. Ja. Ah, so einen Fall hatten wir ja auch in der Sendung, der davon erzählt hat. Also du betreust in Spanien schwer erziehbare Jungs aus Deutschland. Ja, genau. So 1:1 Betreuung? Ja, 1:1 oder 1:2 oder 1,5:2. Ich habe jetzt im Moment habe ich fest einen, und dann habe ich noch einen gerade zur Vertretung. Wie lange sind die Jungs bei dir? So mindestens ein Jahr. Und ja, das kann sich auch ziehen. Also meiner ist jetzt 14, der wird jetzt 15. Ja. Und ich nehme mal an, der wird schon noch ein Weilchen hier bleiben, bis er eine Perspektive in Deutschland hat. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass das so ein schwerer Fall war, dass die gar nicht mehr in Deutschland wussten, was sie machen sollten. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen. Was hatte der denn für Probleme? Die sind pädagogisch nicht mehr erreichbar. Also die hauen meistens ab. Das ist so denen ihr Grundmusterstruktur, die sie so haben, dass sie dann wieder abhauen und in ihre alten Kreise gehen. Und Hatte der Gewalttaten auch schon auf dem Campus? Nee, also das nicht wirklich. Das haben sie auch alle nicht, die wir haben, weil das könnte man so als einzelne Betreuer nicht mehr unbedingt stemmen. Aber wie würdest du denn dann den Jungen beschreiben? Welches Manko hat er oder wie viel? Ja, er ist, ich sag mal, sehr einfach gestrickt, um das mal seicht auszudrücken. Und das weiß er eigentlich auch. Also er hat auch eine Lernschwäche und er versucht das halt zu überdecken, indem er einfach immer versucht, irgendwo bei allem mitzuziehen und bei allem noch zu übertrumpfen und die Ghetto-Sprache möglichst auszureizen in all ihren Formen und Variationen. Ja, aber da ist doch der Schritt zur Gewalttätigkeit dann ganz leicht getan. Ja, aber er hat halt nicht die Persönlichkeit, und die werden auch schon danach ausgewählt. Also wir haben hier nicht die Möglichkeiten, oder wir bieten das in unserem Konzept nicht an, dass wir Gewalttäter, also ich meine Gewalt mehr oder weniger, also der ein oder andere hat bestimmt schon so seine Schlägerei gehabt, aber es sind jetzt keine vorwieglichen Gewalttäter. Okay, was kannst du oder was könnt ihr jetzt im fernen Spanien besser machen als hier in irgendeiner Betreuungsstelle oder in einem Heim? Ja, also hier bleiben sie auf jeden Fall schon mal. Also hier können sie nirgends hin. Also das Land und die Sprachbarriere für die Jungs, das bietet auf jeden Fall schon mal eine sehr große Hürde. Ist das so ein bisschen wie Knast? Das ist im Grunde genommen wie ein großer Knast ohne Gitter. Aber so ein bisschen. Aber wir bieten hier natürlich auch ein Alltagsleben. Also ich wohne, der wohnt bei mir quasi. Oder die Jungs wohnen bei mir. Und die wohnen auch die Zeit, die sie hier sind, bei mir. Ist das ja irre luxuriös und kostet ein wahnsinniges Geld, wenn ein Mensch sich alleine mit einem schwer erziehbaren jungen Menschen beschäftigt. Und dann auch noch im Ausland. Wer zahlt das? Wir alle. Ja, wer ist wir alle? Die Steuerzahler oder was? Ja, ja. Also das geht vom Jugendamt über Träger und dann über unseren Verein und dann letztendlich zu mir. Aber ich denke mal, das ist auch immer so ein bisschen ein Trugschluss, dass das so viel teurer wäre als eine Maßnahme in Deutschland. Ja gut, aber 1:1 Betreuung ist immer teuer. 1:1 Betreuung ist immer teuer, ja. Die gibt's aber auch in Deutschland, die 1:1 Betreuung. Und ob das dann im Ausland ist oder ob das hier ist, das macht eigentlich keinen großen Unterschied. Und gibt's ja schon Stimmen, die sagen, Mensch, was wird mit denen für ein Theater angestellt? Mhm. Die haben da einen super Urlaub in ewiger Sonne in Katalanien und wir zahlen hier die Steuern dafür. Nee. Also die würden alle lieber tauschen und lieber wieder zurück in Deutschland. Ja, sein. Ist das so? Definitiv. Und die haben auch, also muss man sagen, definitiv schwereres Leben als ein vergleichbarer, in Anführungszeichen, Normaljugendlicher in Deutschland. Ist ja alles schon gut, aber entscheidend ist ja, was hinten rauskommt. Ist es effektiv? Ja, definitiv. Ist es effektiv? Ja. Das heißt, ihr habt eine Erfolgsbilanz aufzuweisen? Ja, das würde ich doch schon so sagen. Also ich meine, ich habe ja auch schon als Sozialpädagoge in Deutschland gearbeitet, in anderen Einrichtungen, wo dann mehr Jugendliche auf weniger Betreuer kamen und in denen man die Jugendlichen dann auch immer nur für 8 Stunden sieht. Und hier sieht man halt einfach und man ist immer dran. Und das war auch so ein Ding, warum ich irgendwann mal gesagt habe, ich will das machen, weil mir das irgendwie immer gefehlt hat, so die Ergebnisse zu sehen. Und vor allen Dingen, wenn ich am einen Tag mit denen gearbeitet habe, nach 5 Stunden gehen sie wieder nach Hause in ihre Kreise und stehen am nächsten Tag wieder von vorne an. Ja, so ist er ist ja quasi in deiner Familie. Bist du allein oder hast du eine Frau? Oder ja, ich bin allein. Ist allein. Eigentlich für dich ein cooler Job. Du bist im schönen Spanien, hast nur einen Menschen, um den du dich kümmern musst. Ja, also in der Regel sollten es ja 2 sein. Ja, gut, 2. Aber ja, man darf es auch nicht unterschätzen. Also es geht auch viel Privatleben. Ja, das glaube ich. Das ist klar, es ist ja alles, es ist ja nicht getrennt, Arbeit und Privates. Nee, es ist alles in einem. Genau, ja. Und es ergänzt sich und man muss es auch so sehen. Also es ist einfach, man darf es nicht als Job sehen und man darf es nicht als sein Leben sehen. Es ist ein Lifestyle, sag ich mal, so der Art. Wie viele Jahre machst du das schon? Jetzt 2,5. Okay, dann kannst du noch nicht so viel sagen, was so aus den Jungs geworden ist, wenn die wieder weg sind von dir. Das mein erster, mit dem ich hier angefangen hatte, der ist jetzt gerade wieder zurück nach Deutschland und für den haben wir wirklich eine tolle Perspektive erarbeitet und der hat auch wirklich, der fängt eine Ausbildung an, der hat eine eigene Wohnung. Und lass mich mal gerade dazwischen gehen. Was ich vorgestern schon so gedacht habe, ist, es ist ja auch schön und gut, wenn man sich dann so intensiv mit jemandem beschäftigt. Im Ausland, du hast die Vorteile gerade beschrieben. Aber die müssen doch, wenn die Jungs oder wenn es auch Mädels sind, wenn die zurückkommen nach Deutschland, die müssen doch hier auch ordentlich aufgefangen werden. Sonst krachen die doch völlig wieder ab. Das ist auch unser Ding. Und deswegen denke ich auch, haben wir da eigentlich immer einen ganz guten, also das steht so in unserem Konzept. Wir wollen sie mit einer Perspektive zurück nach Deutschland. Genau. Und die müssen hier dann was lernen. Da muss auch direkt schon ein Anschluss vorhanden sein. Genau. Die dürfen hier nicht in ein Loch fallen. Die müssen zurückkommen und da muss schon fest was stehen. Und das erarbeiten wir hier mit denen. Hast du manchmal das Gefühl, ich, Dirk, bin irgendwie der Tropfen auf den heißen Stein? Es gibt so unfassbar viele schwer erziehbare Jugendliche. Und wie viele Menschen deiner Profession sind unterwegs? Wenige wahrscheinlich. Ja gut, das sind ich sehe hier viele kommen und gehen, also sowohl, also eigentlich mehr sogar an Kollegen und Betreuern als an Jugendlichen. Ach so, die halten das nicht aus, die Betreuer? Ja, kommen mit falschen Vorstellungen, halten es eventuell nicht aus. Man darf nicht mit dem Gedanken rangehen, dass hier wird alles Spanien, Sommer, Sonne, Sonnenschein, sondern es ist wirklich auch teilweise knallhart und man muss auf viel, viel Privatleben und viel Spanien verzichten. Und wie wohnst du da eigentlich mit dem Jungen zusammen? Wo? Ich hab mich jetzt inzwischen auf einer Finca so ein Stückchen in den Bergen rein vom Meer weggesehen, eingenistet. Klingt ja auch ganz romantisch. Ja, ist es auch. Ja. Also, es ist sehr reizarm hier, auch für die Jungs. Und ja. Es ist sehr ruhig und hier kann man wirklich nirgends hin und das tut einfach gut. Also sowohl den Jungs als auch mir, muss ich sagen. Verstehe. Dirk, das war sehr interessant und danke für deinen Anruf und du bist auch ein treuer Fan unserer Sendung, trotz der weiten Entfernung. Das freut mich sehr. Immer mal wieder. Ich bin auf Programmplatz 4. Sehr gut. Das klingt wirklich super. Ja. Dirk, alles Gute und schöne Grüße nach Spanien. Vielen Dank, ich danke dir. Tschüss, ciao. Jungs, danke, ciao. 0800 220 50 50 und hier ist Jürgen. Jürgen ist 48. Guten Morgen, Jürgen. Das dauert immer so lange, bis die Leute antworten. Hallo? Hallo? Domi? Ja. Ja, schöne Grüße nach Köln erstmal. Ich grüße dich. Das ist nett, ja. Ich wollte mich an für sich weniger mit einem Problem an dich wenden, sondern nur mit einer Tatsache. Und zwar, dass ich also, will ich mal sagen, also ganz neue Dinge an mir entdeckt habe und so weiter, dass ich also in der letzten Zeit mit einem Mann befreundet bin. Ich bin also auch mal, ich muss mal eben gerade den Ton ein bisschen abschalten hier. Das wäre eine sehr schlaue Idee. Ja, das glaube ich. Und zwar, ich bin also verheiratet gewesen und so weiter, habe also auch zwei erwachsene Töchter, eine ist 22, die eine ist 28. Mhm. Und dann habe ich also immer wieder mal versucht, irgendwie hier mal jemand wieder kennenzulernen und hier und da und hast du nicht gesehen. Und dann hat sich also in der letzten Zeit, in dem letzten halben Jahr bei mir also eine Situation ergeben, eine vollkommen neue Situation und so weiter, dass ich also mit einem, will ich mal sagen, 10 Jahre jüngeren Mann zusammengekommen bin. Obwohl du vorher noch keine Erfahrung mit Männern hattest. Bitte? Obwohl du vorher noch keine Erfahrung mit Männern hattest. Nein, überhaupt nicht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also bei mir war es so, dass ich also mich auch dagegen gesträubt habe. Weil ich habe immer so irgendwie gesagt, das darfst du dann gar nicht an dich rankommen lassen und so weiter. Wer hat denn da wen angemacht? Vermutlich dann der Mann dich. Das hat die Situation ergeben. Und zwar ist das, wenn du viel auf Montage bist, hat sich da eine nähere, will ich mal sagen, näherer Kontakt ergeben in einer Hotelpension. Mhm. In der wir gewesen sind und so weiter und so fort. Ist das denn ein schwuler Mann? Das weiß ich, also wie sich das nun ergeben hat, Domian, das weiß ich auch nicht. Und du weißt auch nichts über, ob das ein bisexueller Mann ist, ein schwuler Mann, ob der es genauso zum ersten Mal gemacht hat, wie du. Also ich nehme mal an, also dass es ihm genauso ergangen ist wie mir auch. Aber wer hat den ersten Schritt gemacht? Einer muss es doch tun. Das war der andere. Das war der andere. Also das war also mein Kollege gewesen. Und dann hast du dich ein bisschen gewehrt und hast dich dann deinem Schicksal ergeben. Gewehrt, will ich gar nicht mal sagen. Also wir haben einen ziemlich feuchtfröhlichen Abend da noch gehabt und so weiter, also in dieser Pension. Mhm. Und irgendwie hat sich das dann so ergeben und so weiter, dass... Und da hast du dann danach zum ersten Mal mit einem Mann geschlafen? Ja. Wie war's? Also irgendwie, also dass wir uns näher gekommen waren. Ja. Und wie habe ich... Bitte? Wie war es, der erste Sex mit dem Mann? Ich muss ganz ehrlich sagen, wie es eben so ist. Also es war irgendwie toll. Es war irgendwie toll. Hm. Das, bist du denn jetzt mit diesem Mann oder mit einem Mann fest zusammen? Wir sind jetzt befreundet, ja. Ja, also aber das du bist heißt, wir unternehmen auch sehr viel und so weiter und auch privat. Sind aber bei uns in der Firma also nicht, will ich jetzt sagen, wir würden kein Outing machen. Verstehe. Aber du weißt immer noch nicht, ob der Mann schwul ist? Das weiß ich mittlerweile wohl. Ja, sag's mir doch mal. Das ist, also er hat's nicht getraut, also sich zu outen und ich mich auch also, nicht. Verstehe. Und wahrscheinlich haben wir also beide irgendwie, will ich mal sagen, irgendwie Interessen füreinander gehabt. Dann hat sich das so ergeben. Bist du denn jetzt, du bist aus deiner Ehe jetzt raus, hast du? Ja. Hab ich das gerade, oder so habe ich es gerade verstanden? Ja. Wegen dieser Neuorientierung? Nein, nicht wegen dieser Neuorientierung, sondern das hat sich so ergeben aufgrund der letzten Beziehungen, die ich gehabt habe. Achso, weiß denn jetzt deine Ex-Frau und deine Kinder? Nein, auf keinen Fall. Achso, niemand. Wer weiß das denn? Das weiß überhaupt niemand. Ah. Nicht, also das, ich hatte eben schon mal auch mit deinen Kollegen oder mit einem deiner Kollegen schon mal gesprochen, weil das wollte ich eben gerade ansprechen. Deshalb meinte ich eben gerade, ich wollte hier auch keine Problematik irgendwie reinbringen. Aber was so ein Outing anbetrifft, ich glaube eher, dass das in der Politik oder im, wenn du jetzt im öffentlichen Dienst bist, dass das einfacher ist, wenn man sich das so anhört, so jeden Tag, dass es einfacher irgendwie, wenn du jetzt einen hohen Posten hast, als wenn du jetzt in einer kleinen Firma bist. Ich glaube, wenn wir das jetzt irgendwie so erzählen würden, irgendwie bei uns in unserer Firma oder so, ich glaube eher, dass man damit rechnen müsste, irgendwie, dass man von heute auf morgen da wahrscheinlich den Abgang riskieren würde. Nee. Da würde ich keiner, da wagt sich keiner, dich deshalb rauszuschmeißen. Ich finde ja, dass man immer zu dem stehen sollte, was man ist. Das vor ist allen richtig, Domi. Und du sagst immer Domi zu mir? Ja, Domi, Entschuldigung. Ja. Wenn das auch schwierig ist und wenn du jetzt auch gerade erst so in diese Welt eingestiegen bist, muss das ja auch nicht gleich sofort sein. Aber so auf Dauer fände ich das schon gut, wenn du sagst, das ist auch meine Welt jetzt, die Männer, und ich habe mich vielleicht sogar in einen Mann verliebt, dann musst du dich auch dazu bekennen. Auch vor deiner Familie, deinen Töchtern, finde ich. Das gehört zum fairen, offenen Umgang dazu. Mhm. Es muss ja nicht alles so schnell sein, von heute auf morgen. Wie lange läuft das jetzt mit diesem Mann? Seit 3 Monaten. Naja, gut. Da ist ja alles noch sehr frisch. Hast du das Gefühl, dass du ein bisschen in diesen Mann auch verliebt bist? Das wollte ich eben gerade ansprechen. Ich weiß nicht, ob es jetzt Liebe oder sowas ist oder ob es irgendwie nur so ein Ausleben ist. Mhm. Das, du kannst ja auch testen erstmal, wie das so läuft. Ja. Es kann ja auch sein, dass dich nur sexuell Männer interessieren, du dich aber nicht in einen Mann verlieben kannst. Die Variante gibt es ja auch. Mhm. Also du bist mit deinen 48 Jahren, jetzt hast du Neuland betreten. Ja. Und ist doch wunderbar. Und lass es mal alles auf dich zukommen. Und ja, das habe ich auch vor. Und ich würde es zu lange nicht zu heimlich machen. Wenn du für dich im Klaren bist, was mit dir los ist, dann, finde ich, hat dein nahes Umfeld das Recht, das zu erfahren. Und dann darf man auch nicht mehr Heimlichkeiten. Also für mich war es auch am Anfang auch erst schockierend, Domian. Ja. Das ist, weil ich habe es jahrelang auch wahrscheinlich irgendwie, will ich mal sagen, auch verdrängt. Ja, das glaube ich, das kann sein. Jürgen, danke für deinen Anruf und gutes Leben wünsche ich dir. Okay, danke auch. Tschüss. Tschüss. Ist Jürgen ja ein bisschen aktuell. Vorgestern hat ja unsere Angela Merkel hat die homosexuellen Fußballer, der ganz prominenten Ebene, sie hat ihr gesagt, sie hat ihnen gesagt oder ihnen Mut gemacht, sich zu äußern, und sie bräuchten nicht ihre Homosexualität verstecken. Fand ich gut, dass sie es gesagt hat, und ich bin ja sicher, dass es gar nicht mehr lange dauern wird, bis wir den ersten hochprominenten Fußballer in der Öffentlichkeit stehen haben, der sagt, ich liebe Männer oder ich liebe auch Männer. Es wird nicht mehr lange dauern. Bin ganz sicher. Wilhelm, 67, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Wilhelm, dein Thema. Ja, das Thema der ersten Anruferin, dieser Sexualstraftäter. Ich gehe davon aus, dass es sich um den Fall Raum Erkelenz handelt, Karl D. Der ist ja nun auch vom BDR des Öfteren wohl mal gezeigt worden. Er hat im Fernsehen gesagt, dass er alle diese Straftaten nicht begangen hat. Und ich meine, wenn... Ich höre gerade aus meiner Regie, das stimmt, es geht um diesen Fall, du hast recht. Ja, so, und wenn es um diesen Fall geht, dann ist das ein ganz übler Mensch, der ja zu seinen Straftaten nicht steht. Und was er mit dem Mädel gemacht hat, der hat Krüppel hinterlassen. Diese Frauen werden niemals eine normale Sexualität haben. Und die Tatsache, dass die Polizei ihn bewacht hat, 24 Stunden, dass er mit seinem Bruder mit dem Motorrad die Polizei des Öfteren abgehängt hat, zeigt mir, dass er alles tut, um eigentlich sein eigenes Leben zu führen. Und die Tatsache, dass er zu seinen Straftaten nicht steht und dass die Sexualpsychologen gesagt haben, er ist höchst gefährlich. Mhm. Und ich habe mich so ein bisschen... Darf ich ganz kurz fragen? Ist ja interessant, was du sagst. Du hast ihn selbst im Interview gesehen, diesen Straftäter. Selbstverständlich, im Fernsehen. Konnten viele andere Leute auch sehen, im WDR. Ja, sicherlich. Zweimal. Und ich kenne auch Polizisten, die dieses Individuum das eine oder andere Mal auch haben verfolgen müssen. Was hattest du menschlich für einen Eindruck von dem? Das ist ein ganz widerliches Individuum. Dem kann man in seinem Gesicht schon sehen, was er für ein verkommenes Individuum ist. das andere Wort sage ich nicht, wenn ich Individuum meine, sage, okay, dann meine ich das höchstmögliche Schimpfwort. Okay, das Urteil war jetzt schon klar und dann erzähl mal weiter, was du gerade sagen wolltest. Ja, ich bin jemand, der sich seit vielen Jahren mit diesem Thema beschäftigt. Ich kenne den Psychologen, den Kriminalpsychologen Dr. Thomas Müller, der hat ein interessantes Buch geschrieben, Bestie Mensch. Der war in Eichelborn. Da gab es auch eine dreiteilige Serie, die mehrfach im Fernsehen wiederholt wurde. Der hat mit übelsten... Okay, keine langen Ausführungen. Lass uns bei diesem Fall bleiben. Was glaubst du, was meinst du, was man jetzt machen soll mit dem Mann? Ja, jedenfalls mit Fußfessel, das funktioniert nicht. Denn in Baden-Württemberg gibt es ja Fälle, wo schon bewiesen worden ist, dass man mit Fußfessel austricksen kann. So ein Mann gehört wieder in eine ähnliche Anstalt oder in eine ähnliche Behausung, wo er auf jeden Fall, der darf keinen einzigen Tag, auch nur einen Meter frei sich bewegen dürfen. Dieses ist rechtlich aber im Moment nicht möglich. Ja, dann muss man dafür sorgen, dann muss man dafür sorgen, dass es irgendeine andere Möglichkeit gibt. Es kann nicht sein, aber dass der 24 Stunden bewacht werden soll. Das geht nicht. Ja, das ist ja absurdes Europarecht, was wir jetzt haben. Das haben wir Europa zu verdanken, dem Europäischen Gerichtshof. Ja, weil das in der Regel von Männern verurteilt wird und wenn man Männern Kinderpornos zeigt, kriegt jeder Dritte eine Erektion. Ja, nee, so ist es ja nun auch nicht. Ist etwas Problem, einfach formuliert. Problem ist, aber, was man jetzt, die Rechtslage scheint so zu sein. Dann weiß Gott kein Fachmann, dass man im Moment. Die Rechtslage ist so richtig. Ganz klar, er darf nicht mehr eingesperrt werden. Genau. Er darf also auf die Öffentlichkeit losgelassen werden. So, was sagst du, wenn du in der Nachbarschaft wohnen würdest, oder was sagst du den Nachbarn? Was sollen die tun? Ich kann dir ein ganz einfaches Beispiel sagen. Vor 2 Jahren hatten wir in unserer Nachbarschaft einen Sexualstraftäter wohnen, der mehr länger als 9 Monate in Untersuchungshaft gesessen hat und das Amtsgericht hat oder das Landgericht hat nicht geschafft, eine Anklage zu erheben. Ich bin zum Hauseigentümer gegangen und habe gesagt, der ist ein Sexualstraftäter, der ist mittags bin ich hingegangen, um 15 Uhr ist er ausgezogen. Man muss eben diesen Leuten die richtigen Worte sagen, dann gehen die weg. So, ich sage da ganz klar, in meiner Gegend, in meiner Straße, würde so einer nicht wohnen, das garantiere ich dir. Ich würde in Gegenwart der Polizei dorthin gehen und würde ihm das Richtige sagen und dann geht er. Ja, so leicht ist das manchmal nicht. So leicht ist das. Sagst du. Da sage ich dir, wenn du ein Kind hättest, ein 14-jähriges Mädel, dass man so einem in dieser Weise so bestialisch hergibt. Du musst mich gar nicht überzeugen. Ich stehe nur vor dem Dilemma, dass ich nicht weiß, was man da richtigerweise tut. Mit diesen Fußfesseln finde ich auch völlig albern. Warum lässt man die Leute dann nicht im Knast, wenn sie noch Fußfesseln tragen müssen? Das heißt ja schon, sie sind gefährlich. Wenn Psychologen sagen, er ist nicht therapierbar, bevor ein Psychologe das sagt, ist ganz viel geschehen. Psychologen sind da eher auf der weichen Seite. Ja, ja. Und dieser Mann, der hat im Fernsehen doch gezeigt, dass der ist doch völlig unschuldig. Die Menschen haben ihm diese Mädchen wahrscheinlich auf den Schoß gesetzt. Mhm. Wenn er wenigstens im Fernsehen, der hat doch kein einziges Wort der Reue und sein Bruder und seine Schwägerin. Das sind doch Leute, die passen genau in dieses Genre. Das sind übelste Menschen. Jetzt ist klar. Wir wollen uns jetzt nicht in den Zorn reinreden. So entstehen nämlich Hetzkampagnen. Deine Meinung ist... Die Hetzkampagne ist wichtig. Ja, komm. Der darf keinen Schritt gehen. Ja, weißt du, dann sind wir ganz kurz davor, dass irgendjemand von einem Mob getötet wird auf der Straße. Was hat er gemacht? Ja, aber bitte nicht Gleiches mit Gleichem. Hat er das Recht? Wilhelm, ich bin doch auf deiner Seite, Mensch. Aber man muss das auf rechtsstaatlichem Boden lösen. Ich bin inhaltlich ja völlig auf deiner Seite. Lass es mal so stehen. Du hast deine Meinung gesagt. Ich finde es sehr interessant, dass du es gesagt hast, weil du den ja im Fernsehen gesehen hast. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Danke für deinen Anruf, lieber Wilhelm, und alles Gute. Auch so, tschüss. Ja, tschüss. Und jetzt bin ich verbunden um 1 Uhr 51 mit Simone. Und Simone ist 29. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Simone. Hallo. Simone, um was geht's? Es geht hier um meine Freundin, die Ulrike. Die hat sich vor 3 Jahren umoperieren lassen zur Frau. Es war vorher ein Mann. Ach, früher war es also ein guter Freund war es vorher. Ja, richtig, ein guter Freund von mir, Nicht dein Partner. Nee, gar nicht. Die hat sich, wie gesagt, vor 3 Jahren umoperieren lassen. Seit 5 Jahren kennen wir uns jetzt. Sie ist vorher Simon, ist 30 Jahre alt und wir haben uns in der Bäckerei kennengelernt, auf der Arbeit und ich komme einfach nicht mehr an sie ran. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Also sie verschließt sich total, sie ist total verschlossen geworden, total in sich gekehrt und durch hält sich zurück. Durch die Operation? Ja, da kommt sie irgendwo gar nicht mit klar. Also sie nimmt auch, sie muss ein Leben lang Hormone nehmen. Ja gut, das und müssen. Ein Leben lang, ja richtig. Das müssen die und Leute. Ein Leben lang. Ist ja nicht weiter so schlimm. Psychologen. Ja. Und, Moment, also es war früher ein Mann. Der Mann hieß Simon. Aus dem Mann wurde eine Frau, die heißt jetzt Ulrike. Ihr wart früher befreundet. Dann gab es diese Operation. Wie lange nach der Operation warst du denn mit dann Ulrike noch befreundet? Bin ich immer noch, aber. Also so, oder wie hattet ihr engen Kontakt noch danach? Ja, doch, den hatten wir noch, weil es ist für mich kein Grund, sie hängen zu lassen oder sie ist mir schon klar. Freundin zu betiteln, ne? Mhm. Seit wann ist sie denn jetzt distanziert? Boah, schon länger. Also sie hat auch extrem Probleme auf der Arbeit. Sie wird extrem gemobbt vom Chef, von der Chefin, von den Kindern, die sind 14 und 16, von allen anderen Mitarbeitern, von den Auszubildenden. Also sie hat schon hart zu kämpfen. Mhm. Aber also ihr arbeitet nach wie vor in einem Betrieb zusammen? Richtig, korrekt, ja. Mhm. Ja. Und ja, und wenn du, gut, sie wird gemobbt, sie wird vielleicht gehänselt oder die machen dumme Sprüche und oder sowas. Das wäre doch, legt doch eigentlich ganz nahe, dass sie dann zu dir kommt, du bist die Freundin und dass sie sich ein bisschen ausweint bei dir oder sich das Herz erleichtert. Das tut sie nicht. Ja, sie versucht runterzuspüren, sie versucht total cool abzuwenden von sich, dass sie sagt, von wegen, ja, mir ist es egal, aber man merkt ihr halt an, dass sie es extrem stört, weil sie ist extrem zurück. Die spricht nicht mehr so viel, die ist nicht mehr so aufgeschlossen, wie sie immer war, die hat nicht mehr so viel Spaß am Leben, wie sie es mal hatte. Und das ist halt einfach schwer, noch an sie ranzukommen. Und ich weiß einfach nicht mehr, was ich noch mit ihr machen soll. Trefft ihr euch denn privat überhaupt noch? Ja, doch. Doch, das schon? Das schon, ja, aber nicht mehr so oft wie früher. Früher haben wir uns vielleicht dreimal die Woche gesehen, heute vielleicht noch einmal die Woche oder so. Immerhin. Also, aber wenn ihr euch dann einmal die Woche trefft, redet ihr nicht über die Situation? Ganz, ganz wenig. Also normalerweise ist das Tabuthema. Sie möchte da auch irgendwo gar nicht drüber reden. Mhm. Aber du bist absolut tolerant und nimmst sie so, wie sie ist. Ja, anfangs war es natürlich irgendwo schwer, dann den Namen zu ändern und sie nicht mehr Simon zu nennen, sondern Ulrike anzusprechen. Aber natürlich nehme ich sie, wie sie ist. Es war ihre Entscheidung. Mhm. Und aber sie kommt damit halt selber nicht klar. Was ich auch nicht verstehen kann, was für mich ein ganz großer Punkt ist, wo ich sage, ich verstehe es nicht, ist einfach, dass sie dass er vorher auf Frauen stand, sich umoperieren lassen hat zur Frau und noch immer auf Frauen steht. Also jetzt ist sie lesbisch. Ja gut, das gibt's öfters bei transsexuellen Menschen. Okay. Das gibt's öfters, das habe ich schon sehr oft gehört. Also okay. du wirst nicht automatisch durch die Umoperierung kriegst du auch eine andere sexuelle Orientierung. Das ist. Ja, aber sie denkt halt noch extrem wie ein Mann. Sie ist auch noch sehr männlich, sie spricht noch sehr männlich, klar, nach 3 Jahren ist man nicht direkt automatisch Frau und spricht wie eine Frau und aber sie ist halt, wie gesagt, sehr männlich. Sie kleidet sich auch noch sehr männlich. Und Kann das sein, dass sie sich doch nicht so ganz akzeptiert fühlt von dir? Also ich weiß ich nicht. Kann ich so gar nicht so genau sagen. Du stellst mir jetzt gerade eine Frage, da denke ich gerade selber drüber nach. Aber wenn du so kritische Äußerungen, wie du sie mir gerade gemacht hast, ihr gegenüber, über sie, wenn du das ihr gegenüber auch machst, sie ist ja ein Mensch, der so etwas gemacht hat, ist ja in einer schwierigen Lebensphase. Und ich glaube, dass man da sehr empfindlich ist und jede Kleinigkeit. Wie wäre es denn, wenn du beim nächsten Gespräch nochmal so, dass du mal die Initiative ergreifst und nochmal so ganz radikal sagst, dass du das gut findest, dass sie es gemacht hat, dass sie den Mut hatte dazu und dass du so ein richtiges Statement abgibst für sie, damit sie weiß, dass du wirklich, aber 1000%ig auf ihrer Seite stehst. Vielleicht tut das gut, vielleicht löst das auch ein bisschen die Spannung, die Verkrampfung. Ja. Vielleicht sind doch irgendwelche Missverständnisse entstanden, man weiß es ja nicht, man kann es nicht sagen. Ich würde es an deiner Stelle so machen, wenn dir an der Freundschaft was gelegen ist, sag ihr nochmal ganz eindeutig, dass du sie 1000%ig so nimmst, wie sie ist. Und wenn sie auch immer noch wie ein Mann spricht, obwohl sie eine Frau ist, ist doch völlig egal. Es geht ja darum, dass sie einen wichtigen Schritt für ihr Leben gemacht hat, den du akzeptierst. Ja, natürlich. Selbstverständlich. Das würde ich dir drin. Nee, das Gefühl möchte ich ihr auch irgendwie geben. Deswegen habe ich dich angerufen, weil ich dachte, vielleicht kannst du mir da irgendwie einen Tipp geben, wie ich ihr gegenüber trete, was ich ihr sagen kann. Mhm. Ne? Mhm. Mach's mal so. Deswegen habe ich dich angerufen. Mach's mal so. Dann mache ich das versuch. Mal so. Viel Glück und alles Gute, Simone. Danke, Domian. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, wen haben wir denn jetzt noch? Ursula, 87. Hallo Ursula. Ja, hallo mein lieber Domian. Hallo Ursula, ich freue mich, dass du da bist. Um was geht's? Ja, wir kennen uns. Wir kennen uns. Ja, und zwar war ich damals die durchgeknallte Alte, die mit 68 Jahren nach Tunesien gegangen ist. Boah, das ist aber lange her, dass wir die Sendung gemacht haben. Das war 1996. Nein, da hast du mit mir gesprochen. Ja, und da haben wir uns lange unterhalten. Und jetzt bin ich 87 und bin immer noch in Tunesien. Ach, und was machst du in Tunesien? Naja, ich bin ja Rentner und schwer beschädigt. Ja. Und meine Spezialität sind kleine Schildkröten züchten. Wie, du züchtest Schildkröten? Ja. Und verkaufst die dann? Nein, die verschenke ich und zwar an Kinder, die einen kleinen Garten haben, also wo ich die Familien kenne, also dass ich weiß, die essen sie nicht. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, nicht, dass sie da aufgegessen werden. Nein, nein, die haben ihre Namen, die kriegen, heißen dann Siham oder Samuel oder so, nicht? Und die werden schön gefüttert und habe jetzt gerade am 3. September vorm Jahr wieder zwei aus dem Ei bekommen. Hm? Und jetzt am 10. habe ich wieder eine im Garten gefunden. Die verkriechen sich ja immer, aber man muss sie dann wirklich wegnehmen, weil die Großen, der Vater und die Mutter und noch eine Große, die treten sonst auf sie drauf. Sag die mal. Die sind ja alle noch so weich. Ursula, nicht? Du bist ja wirklich eine ganz Jecke. Du lebst so lange und in deinem Alter lebst du in Tunesien. Ja. Warum? Ja, wegen meiner Krankheit. Ich gehe jetzt an zwei Krücken, aber ich gehe immer noch schwimmen, weil ich Wassergymnastik mache. Hm? Und wo lebst du denn? Wo lebst du in Hammamet. In Hammamet. In Hammamet. Da war ich auch schon mal. Ja. Und ach, das wollte ich dir mal sagen. Ich war so traurig, dass der Präsident weg ist. Ich habe ihn kennengelernt mit seinem Leibarzt zusammen und wir haben uns lange unterhalten. Und das war für mich so ein netter Mann. Naja, so ein netter Mann war es, glaube ich, nicht. Also, aber da müssen wir nicht diskutieren. Das ist eine politische Diskussion. Nein, aber weißt du, wer da die Schlechte ist? Die Frau. Das ist eine Mafiosin. Okay, das vertiefen wir jetzt nicht. Fühlst du dich nach wie vor sehr wohl in Tunesien? Ja, sehr wohl. Und ich gehe auch nicht zurück nach Deutschland, obwohl meine Tochter das möchte. Hast du da eine Wohnung oder ein kleines Häuschen? Ich habe ein kleines Häuschen gemietet, ringsherum Garten mit Orangen, Oliven und Zitronenbäumen. Das ist ja doll. Und du empfängst doch deutsches Radio und deutsches Fernsehen? Alles. Alles. Alles, was ich will. Und dich sehe ich auch immer. Und ich bin heute, also der Roland, ich bin ja so glücklich, dass ich dich sprechen kann. Das ist super. Ich freue mich da auch so sehr, wenn wir 1996 miteinander gesprochen haben und wir sprechen jetzt wieder miteinander. Und du Und du bist uns so lange treu geblieben, durchgeknallte Alte. Ja, ich erinnere mich an das Thema damals. Ja, und da war ich die Erste, die da rankam. Und da haben wir uns lange unterhalten. Ja. Und ich dir alles erzählen, warum und wieso. So, liebe Ursula, jetzt ist die Sendung rum. Aber ich bin sehr, sehr froh und freue mich sehr, dass wir beide uns haben nochmal unterhalten können. Ja. Alles Liebe, alles Gute und schöne Grüße nach Tunesien von hier aus. Ja, danke. Tschüss, ciao. So, ihr Lieben, das war's für diese Woche. In der Technik heute Nami Strack. Schönes Wochenende. Bis